Yeah. El Barrio, Sabu CRS. Ich hab nen Traum und den leb ich. Ich hab nen Traum und den leb ich. Yeah, ich hab nen Traum. Ich hab nen Traum und den leb ich. Sabu CRS und El Barrio sind episch. Also red nicht, denn Rappen ist nicht jedermanns Sache, so wie wir sitzen an dem Stehtisch. Ich hab nen Baum und da seh ich jeden Leider hängen, geht's dir irgendwie ähnlich. Wir erlebten noch ne andere Epoche, ihr sicher auch mit dem Kabinett, versteht's. In der Wohnung deiner Alten geht es so wie in einem Taubenschlag. Kein Problem, die Bitch ist ja im nächsten Moment austauschbar. Bist du gut zu ihr, frisst sie dich mit Haut und Haaren. Lass dich nicht verarschen, denn so läuft das einfach jedes Mal im Leben, seh ich. Bei so etlichen Problemen, die hervorgerufen werden durch das ständige Ersehnen. Sie will leben, lass sie ziehen, lass sie gehen. Glaube keine Frau, die meint, sie hat das so noch nicht geplant. Die Suche nach der Kleinen, nach der Mutter deiner Kinder ist wie die sogenannte Nadel im Heuhaufen zu finden, richtig wichtig wird es niemals, denn im Augenblick der Themen kann man schon mal vergleichbare Seitenstimmen vergleiche, nur Vergleiche mit vergleichbaren Vergleichen, die vergleichsweise gleich sind wie die einseitig doch zweigeteilte Seite nur auf einem Blatt zu teilen, um so die vergleichbaren Vergleiche zu vergleichen. Ich hab nen Traum und den leb ich. Sabu CRS und El Barrio sind episch. Also red nicht, denn Rappen ist nicht jedermanns Sache, so wie wir sitzen an dem Stehtisch. Ich hab nen Baum und da seh ich jeden Leider hängen, geht's dir irgendwie ähnlich. Wir erlebten noch ne andere Epoche, ihr sicher auch mit dem Kabinett, versteht's. Erinner dich zurück, noch eben stand die Sonne hoch im Leben. Dachtest alles cool, es läuft alles nach Plan, gechillt halt eben. Unerwartet plötzlich stehst du ohne Regenschirm in Regen. Aufgeben deswegen oder untergehen sind keine Wege. War nie toll, das Gefühl vergeht's doch wie die Monatsregel. Selten nur, dass dir gut geht, ersetzt Stress, chill, ähnlich wie bei Wunderpillen. Lass Wasser fallen, setz den Pegel, stopp den Fluss, das setzt die Berge. Lass die Erde beben, lass mich nicht an der Erde kleben. Bar, fly, underground, high, fly, der ganze Schmarrn. Was am Tag nicht scheint, leuchtet in der Nacht halt eben. Diese Weisheit werde ich sicher meinen Erben weitergeben, weitergeben. Ich bin all das, was dir will zu einem glücklichen Leben. Das ist wirklich ein Segen. Ich bin all das und kann dir alles geben. Das alles, wovon später alle reden. Ich hab nen Traum, ich hab nen Traum und den leb ich. Sabu CRS und El Barrio sind episch. Also red nicht, denn Rappen ist nicht jedermanns Sache, so wie wir sitzen an dem Stehtisch. Ich hab nen Baum und da seh ich jeden Leider hängen, geht's dir irgendwie ähnlich. Wir erlebten noch ne andere Epoche, ihr sicher auch mit dem Kabinett, versteht sie. Ich hab nen Traum und den leb ich. Sabu CRS und El Barrio sind episch. Also red nicht, denn Rappen ist nicht jedermanns Sache, so wie wir sitzen an dem Stehtisch. Ich hab nen Baum und da seh ich jeden Leider hängen, geht's dir irgendwie ähnlich. Wir erlebten noch ne andere Epoche, ihr sicher auch mit dem Kabinett, versteht sie. Ich hab nen Traum und den leb ich. Sabu CRS und El Barrio sind episch. Also red nicht, denn Rappen ist nicht jedermanns Sache, so wie wir sitzen an dem Stehtisch. Ich hab nen Baum und da seh ich jeden Leider hängen, geht's dir irgendwie ähnlich. Wir erlebten noch ne andere Epoche, ihr sicher auch mit dem Kabinett, versteht sich.